Am Strand sitzen, die Digitalkamera an den Laptop anschließen und die gerade geknipsten Bilder ins Internet hochladen. Das geht mittlerweile auch aus den entlegensten Gebieten der Erde. Die Daheimgebliebenen können dann gleich sehen, was man so erlebt hat, dank Diensten wie Flickr oder Picasa. Beide sind Online-Fotoalben. Zunächst registriere ich mich kostenlos und lege einen Benutzernamen fest, sowie ein geheimes Kennwort. Da Flickr zu Yahoo gehört, kann auch ein bereits existierender Benutzername von Yahoo verwendet werden. Bei Picasa, das zu Google gehört, ist es dann eben ein Google-Kennwort. Sobald ich mich angemeldet habe, kann ich digitale Fotos hochladen. Entweder direkt hier im Internet oder über eine kleine Software, die ich auf meinem Computer installieren muss. Sind die Fotos übertragen, kann ich sie mit Informationen versehen. Ich kann sie beschriften, sie drehen, falls eines auf dem Kopf steht, und sie zu verschiedenen Themenbereichen zusammenfassen. Diese Geschäftsidee ist zu einem riesigen Erfolg geworden. Flickr wurde 2004 in der kanadischen Computerspielebranche entwickelt. Heute sollen hier nach internen Firmenangaben 2 Milliarden Fotos gespeichert sein. Auf die meisten davon kann man zugreifen und in der unendlichen Fülle stöbern. Praktisch ist natürlich, wer seine Fotos auf Diensten wie Flickr oder Picasa speichert, der macht sie für Freunde und Familie mit nur wenigen Klicks zugänglich. Gerade für Menschen, deren soziales Netzwerk sich über viele Kilometer erstreckt, eine praktische Methode, alle auf dem Laufenden zu halten. Aber es gibt noch mehr Funktionen. Natürlich kann ich die eigenen Fotos vor der Öffentlichkeit schützen. Ich kann genau eingeben, wer meine Schnappschüsse sehen darf. Nur die Familie, Freunde oder alle. Aber Vorsicht, wer seine Bilder öffentlich macht, muss auf das Persönlichkeitsrecht achten. Denn ungefragt darf ich keine Privatpersonen ablichten und im Internet veröffentlichen. Ebenso kann ich bei den eigenen Fotos einstellen, welchen Rechten sie unterliegen. Darf jeder andere Internetsurfer sie herunterladen, vervielfältigen, eventuell sogar in seinem nächsten Buch veröffentlichen und Geld damit verdienen? All das kann eingestellt werden. Ich kann auch Fotos direkt von meinem Handy per E-Mail zu Flickr schicken und diese werden dann, wenn ich das möchte, automatisiert auf meiner Internetseite oder meinem Blog veröffentlicht. So ist das Reisetagebuch perfekt und immer aktuell. Wer noch mehr Funktionen haben möchte, muss übrigens für den Dienst bei Flickr zahlen. Nur die Grundfunktionen sind allen zugänglich.